Artikel 67b. Neben der Milizarmee darf der Staat eine Interventionsarmee unterhalten, für die er bis zu 30% des Verteidigungshaushaltes aufwenden darf. Sie umfasst Luftwaffe, Marine, Cyberkriegsführung oder weitere Bereiche, die durch künftige neue Technologien für die Verteidigung relevant werden. Artikel 67c. Der gesamte Personalbestand der Interventionsarmee muss sich aus der Miliz rekrutieren. Artikel 67d. Dienst an der Waffe als Wehrpflichtiger oder als Berufssoldat dürfen nur Staatsbürger leisten. Artikel 67e. Der Dienst an der Waffe berechtigt nach abgeschlossener Waffenausbildung zum lebenslangen Führen einer Waffe. Der Bürger hat das Recht, Waffen zu tragen. Dieses Recht darf vom Staat nicht eingeschränkt werden. Eine Straftat mit Gewaltanwendung kann jedoch im Einzelfall zum vorübergehenden oder dauerhaften Verlust des Rechts auf das Tragen von Waffen führen. Dies muss von einem gewählten Richter verfügt werden. Artikel 67e dieser Verfassung ist unabänderlich. Artikel 67f. Die Eigentümer und Mieter von Grundstücken, Schiffen, Flugzeugen oder Fahrzeugen dürfen in Ausübung ihres Eigentumsrechts das Tragen von Waffen auf ihrem Eigentum oder Besitz einschränken. Diese Einschränkung gilt nicht für privatisierte Straßen, Wasserwege oder Schienenwege, wenn sich die Bürger mit eigenen Fahrzeugen auf diesen bewegen. Artikel 68. Das Ministerium des Innern ist zuständig für den Grenzschutz. Es darf bis zu 0,5% des Bruttoinlandsprodukts als Budget erhalten, um eine Grenzpolizei und Anlagen zur Grenzsicherung zu finanzieren. Artikel 69. Das Finanzministerium ist zuständig für die Durchführung der Erhebung indirekter Steuern und ihre Verteilung auf den Bund, die Länder und die Kommunen nach den dafür vorgesehenen Schlüsseln. Es ist zuständig für die Monopol- und Kartellkontrolle. Es darf bis zu 0,1% des Bruttoinlandsprodukts für diese Verwaltungsaufgaben aufwenden. Artikel 70. Das Außenministerium ist zuständig für den diplomatischen Dienst und die Beziehungen zu anderen Staaten und internationalen Organisationen. Es schließt alle internationalen Verträge inklusive Handelsabkommen ab. Es darf bis zu 0,2% des Bruttoinlandsproduktes für diese Aufgabe aufwenden. Der Bundesrat. Artikel 71. Der Bundesrat besteht aus je 2 Vertretern jedes Bundeslandes. Seine Mitglieder müssen dem Wahlvolk angehören. Die Modalitäten ihrer Ernennung und Bestellung regeln die Verfassungen der Bundesländer in eigener subsidiärer Kompetenz. Sie sind nicht gebunden an die Modalitäten anderer Bundesländer hinsichtlich dieser Ernennung. Die Einrichtung von Amtszeitenbegrenzungen für die Mitglieder des Bundesrates ist Ländersache. Die Mitglieder des Bundesrates dürfen keiner Partei angehören und auch 2 Legislaturperioden vor ihrer Wahl keiner Partei angehört haben. Artikel 72. Der Bundesrat bestätigt die Gesetze, die der Bundestag beschlossen hat, mit absoluter Mehrheit. Findet sich keine solche Mehrheit, so gilt das Gesetz als abgelehnt. Gleiches gilt für Dekrete der Regierung. Artikel 73. Der Bundesrat hat das Nominierungsrecht für das Amt des Wahlmonarchen. Er stellt den Kandidaten mit 2/3 Mehrheit auf. Artikel 73a. Der Bundesrat investiert den Wahlmonarchen in einer Weise, die seinem Amt als Staatsoberhaupt, Vertreter des Souveräns und Verteidiger der Freiheit würdig ist. Artikel 73b. Der Bundesrat dient dem Wahlmonarchen als Ratgebergremium.